DAKs. Dezentrale, autonome Kooperationen. Wie zum Beispiel Non-Profits, Teams und so weiter. Die Problembeschreibung. DAOs führen wiederum unweigerlich zu DAX, dezentralen, autonomen Kooperationen, also Firmen, oder auf Englisch Corporations. Hier geht es darum, Firmen als Gesamtes effizienter und transparenter zu gestalten. Die Lösung. Im Prinzip funktionieren DAOs genau gleich wie DAGs oder DAOs. Sie sind eben nur spezialisiert auf Firmen oder Teams. Solche DAOs können je nach Ausrichtung profitorientiert oder gemeinnützig sein. Entsprechend den spezifischen Smart Rules kann eine solche DAG unterschiedliche Anwendungen umsetzen und dabei sogar noch effizienter arbeiten als eine klassische Firma, wie wir sie jetzt kennen. Die Herausforderungen. Diese sind ähnlich wie bei DAOs. Sie müssen nur noch deutlich agiler arbeiten als diese. Denn was ich nicht schnell genug anpassen kann, wird vom Markt irgendwann verschwinden. Alternativen. Bei der Frage nach Alternativmöglichkeiten muss man sich zuerst überlegen, ob DAOs wirklich ein reales Problem zu lösen versuchen. Ich glaube das nämlich nicht zu 100%. Aus meiner Sicht sind eventuell gar keine Alternativen spruchreif, da eventuell auch DAOs gänzlich überflüssig sind. Ein paar Praxisbeispiele. Leider werden DAOs oft durch Hype-Marketing von Organisationen zum Fundraising missbraucht. Theoretisch könnten Teams, Firmen, Non-Profits und so weiter davon profitieren. In der Realität ist dies jedoch deutlich schwerer umzusetzen als in der Theorie. Um jedoch trotzdem Millionen Euro durch ICOs einzusammeln, wird ein neuer Hype-Begriff erfunden, mit dem einzigen Ziel, sich von den langweiligen traditionellen Investments zu unterscheiden. Ich bin bei all den Blockchain-Anwendungen, welche sich agil an Neuerungen anpassen müssen, äußerst skeptisch. Denn das, was Blockchain nicht ist, ist leicht veränderbar. Dezentrale autonome Governments, DAOs, und dezentrale autonome Corporations, DAGs, und eventuell dezentrale autonome Organisationen, die DAOs, zeigen abermals, wie wichtig es ist, nicht einfach blind auf den Blockchain-Hype aufzuspringen, sondern vielmehr rational die Sinnhaftigkeit der einzelnen Lösungen genauestens zu hinterfragen.